Abschnitt 1 aus Oliver Twist, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Erstes Kapitel. Wo und unter was für Umständen Oliver Twist geboren wurde. Außer anderen öffentlichen Gebäuden rühmt sich die Stadt Montfort gleich den meisten großen und kleinen Städten eines Armen- und Arbeitshauses. Und in diesem wurde an einem Tage und Datum, worüber genaue Auskunft zu erhalten unwichtig für den Leser ist, Oliver Twist geboren. Noch lange nachdem der Kirchspielwundarzt ihn in diese Welt der Sorgen und Mühen gefördert, blieb es sehr ungewiss, ob er am Leben bleiben würde. Es war äußerst schwierig, ihn zum Atmen zu bringen, einem mühsamen Geschäft, das die Gewohnheit uns aber freilich zu einer notwendigen Lebensbedingung gemacht hat. Und er lag eine Zeit lang zuckend und keuchend gleichsam auf der Grenzscheide dieser und jener Welt. Wenn er während dieser Zeit von sorglichen Großmüttern, geschäftigen Tanten, erfahrenen Wärterinnen und hochgelahrten Doktoren umgeben gewesen wäre, so würde er natürlich die Stunde nicht überlebt haben. Allein es war niemand in seiner Nähe außer einer alten, ein wenig bierberauschten Frau und dem Kirchspiel-Wundarzte, der die Geburtshilfe kontraktmäßig leistete, wovon die Folge war, dass Oliver endlich den Hausbewohnern seine Erscheinung in der Welt durch ein lautes Schreien ankündigte. Als er dieses Zeichen des Lebens gab, hob ein bleiches, junges Frauenzimmer den Kopf vom Kissen empor und rief mit matter, bebender Stimme: »Lasst mich das Kind sehen und sterben!« Der Wundarzt ermahnte sie, nicht vom Sterben zu reden. »Ach, Sir«, sagte die Wärterin, »wenn die junge Person erst so alt geworden ist, als ich's bin, und wie ich ihre 13 Kinder gehabt hat, die alle tot sind, ausgenommen zwei, die wie ich selbst im Armenhause sind, so wird sie keine so traurigen Gedanken mehr haben, Sir. Sei Sie ruhig und bedenken Sie die Freude, Mutter zu sein.« Die tröstlichen Worte schienen den gebührenden Eindruck zu machen. Die Wöchnerin schüttelte den Kopf und streckte die Arme nach dem Kinde aus. Der Wundarzt reichte es ihr, sie küsste es heftig erregt mit den kalten weißen Lippen auf die Stirn, fuhr mit den Händen über ihr Gesicht, blickte wild umher, schauderte, sank zurück und starb. »Es ist aus mit ihr«, sagte der Wundarzt nach einigen vergeblichen Bemühungen, sie wieder zum Leben zurückzubringen. »Das arme Kind«, sagte die Wärterin. »Sie brauchen nicht zu mir zu schicken, wenn es schreit«, fuhr der Wundarzt fort, während er kaltblütig die Handschuhe anzog. »Es wird wahrscheinlich sehr unruhig sein. Geben Sie ihm dann ein wenig Hafergrütze.« Er setzte den Hut auf, trat aber noch einmal an das Bett und sagte: »Die Mutter sah gut aus. Woher kam sie?« »Sie wurde gestern Abend gebracht«, erwiderte die Wärterin, »auf Befehl des Direktors. Man hatte sie auf der Straße liegen gefunden und sie muss ziemlich weit hergewandert sein, denn ihre Schuhe waren ganz zerrissen. Aber woher sie kam oder wohin sie wollte, das weiß niemand.« Der Wundarzt beugte sich über die Verblichene, hob die linke Hand derselben empor und bemerkte kopfschüttelnd: »Die alte Geschichte, ich sehe kein Trauring. Gute Nacht.« Er ging zu seinem Abendessen und die Wärterin fing an, das Kind anzukleiden. Bis zu diesem Augenblick hätte man nicht sagen können, ob es das Kind eines Edelmanns oder eines Bettlers sei. Das dürftige, verwaschene Kinderzeug des Armenhauses bezeichnete indes sogleich seine gegenwärtige und zukünftige Stellung in der Welt, sein ganzes Schicksal als Kirchspielkind, Waise des Armenhauses, halb verhungert und unter Mühe und Plackerei, verachtet von allen, bemitleidet von niemand, durch die Welt geknufft und gestoßen zu werden. Zweites Kapitel. Oliver Twists erste Kindheit. Oliver Twist wurde die ersten 10 Monate aufgefüttert und sodann in ein 3 Meilen entferntes Filialarmenhaus versetzt, wo 20 bis 30 andere kleine Übertreter der Armengesetze unter der mütterlichen Aufsicht einer ältlichen Frau, welche für jeden derselben wöchentlich 7 und einen halben Penny erhielt, aufwuchsen, ohne zu gut ernährt oder zu warm gekleidet und verzärtelt zu werden. Mit 7 und einem halben Penny lässt sich viel beschaffen, und die Matrone war klug und erfahren. Sie wusste, wie leicht sich Kinder den Magen überladen können und was ihnen dient, ebenso genau aber auch, was ihr selbst gut war. Sie verwendete daher einen beträchtlichen Teil des für die Kinder bestimmten in ihren eigenen Nutzen, fand demnach in der tiefsten noch eine tiefere Tiefe und bewies somit, dass sie es in der Experimentalphilosophie wirklich weit gebracht. Jedermann kennt die Geschichte eines anderen Experimentalphilosophen, nach dessen ruhmwürdiger Theorie ein Pferd imstande war, ohne Nahrung zu leben, und der jene so vortrefflich demonstrierte, dass er sein eigenes Pferd bis auf einen Strohhalm den Tag herunterbrachte und ohne Frage ein äußerst mutiges, kräftiges und gar nicht fressendes Tier aus ihm gemacht haben würde, wenn es nicht 24 Stunden vor seinem ersten komfortablen, vollkommenen Hungertage gestorben wäre. Die mehr erwähnte Matrone verwendete dasselbe System nicht selten mit gleichem Unglücke auf die Kirchspielkinder an, deren nicht wenige vor Kälte oder Hunger oder weil sie einen Fall getan oder sich verbrannt hatten, starben und zu ihren Vätern in jener Welt, die sie in dieser nicht gekannt, versammelt wurden, und wenn sie sie eben mit vieler Mühe so weit gebracht hatte, dass sie von der möglichst geringen Quantität möglichst schwacher Nahrungsmittel leben konnten. Stellten die Direktoren unangenehme Untersuchungen an oder taten die Geschworenen lästige Fragen, so schätzten dagegen das Zeugnis und die Aussage des Wundarztes und Kirchspieldieners. Der Erstere hatte stets die Leichen geöffnet und nichts darin gefunden, was sehr natürlich zuging, und der Letztere beschwor stets, was dem Kirchspiel angenehm war, und gab damit einen großen Beweis von Selbstaufopferung und Hingebung. Das Armenkollegium besuchte von Zeit zu Zeit die Filialanstalt und schickte tags zuvor den Kirchspieldiener, um seine Ankunft zu verkünden. Und dann sahen die Kinder stets gut und reinlich aus, und was konnte man mehr verlangen? Oliver Twist war an seinem 8. Geburtstage ein blasses, schwach aussehendes, nicht groß zu nennendes Kind, gewiss aber von sehr geringem Umfange, doch wohnte in ihm ein gesunder, kräftiger Geist, der auch dank der strengen Diät des Hauses hinreichenden Raum hatte, sich auszudehnen. Oliver feierte seinen Geburtstag im Kohlenkeller, welcher ihm nach einer tüchtigen Tracht Schläge angewiesen worden war, weil er sich erkühnt hatte, hungrig zu sein, als Frau Mann, die gutherzige Pflegerin, durch die Erscheinung Mr. Bumbles, des Kirchspieldieners, der dem Gartenpförtchen zuschritt, in Schrecken gesetzt wurde. »Du meine Güte, sind Sie das, Mr. Bumble?« rief sie ihm aus dem Fenster, anscheinend hocherfreut, entgegen. »Susanne, bring gleich den Oliver und die anderen beiden Buben herauf und wasch sie. Ach, Mr. Bumble, wie lange haben Sie sich nicht sehen lassen?« Mr. Bumble zürnte aber gewaltig, dass er auf das Öffnen der Haustür warten müsse, er, der Kirchspielbeamte, und indem er in Kirchspielweisen Angelegenheiten erscheine. Allein Frau Mann wusste ihn durch viele milde Worte und ein starkes Getränk zu besänftigen, das er nach mancher Weigerung endlich anzunehmen sich herabließ. Er ging darauf zu den Geschäften über. »Ist nicht der Knabe Oliver Twist heute 8 Jahre alt, Frau Mann?« »Des Himmels Segen über das liebe Herzchen«, rief Frau Mann aus und musste die Augen mit der Schürze abtrocknen. Mr. Bumble fuhr fort. Trotz ausgebotener Belohnung von 10 Pfund, je nachher von 20 Pfund, trotz der übernatürlichen Anstrengung des Kirchenspiels sind wir nicht imstande gewesen, seinen Vater ausfindig zu machen oder seiner Mutter Wohnung, Namen oder Stand in Erfahrung zu bringen. »Wie geht es denn aber zu, dass er einen Namen hat?« fragte die Waisenmutter. Der Kirchspieldiener warf sich in die Brust und erwiderte, »Ich erfand ihn.« »Sie, Mr. Bumble?« »Ich, Frau Mann, wir benennen unsere Findlinge nach dem Alphabet. Der letzte war ein S, Swabble. Ich benannte ihn. Dieser war ein T, Twist. Ich gab ihm abermals den Namen. Ich habe Namen im Vorrat von A bis Z, und wenn ich bei Z angekommen bin, fange ich bei A wieder an.« »Sie sind wirklich ein Gelehrter, Mr. Bumble.« mag sein, Frau Mann. Doch genug davon. Oliver Twist ist jetzt zu alt geworden zum Hierbleiben. Das Kollegium hat beschlossen, ihn zurückzunehmen. Ich bin selbst gekommen, ihn abzuholen. Wo ist er?« Frau Mann eilte hinaus und erschien gleich darauf mit Oliver wieder, der unterdessen gewaschen und bestens gekleidet war. »Mach einen Diener vor dem Herrn Oliver«, sagte sie. Oliver verbeugte sich tief vor dem Kirchspieldiener auf dem Stuhle und dem dreieckigen Hute auf dem Tische. »Willst du mit mir gehen, Oliver?« redete ihn Mr. Bumble in feierlichem Tone an. Oliver war im Begriff zu antworten, dass er auf das bereitwilligste mit jedermann fortgehen würde, hob aber zufällig die Augen zu Frau Mann empor, die hinter des Kirchspieldieners Stuhl getreten war und mit grimmigen Mienen die Faust schüttelte. Er wusste nur zu gut, was das bedeutete. »Geht sie auch mit?« fragte er. »Das kann nicht sein. Sie wird aber bisweilen kommen und dich besuchen«, erwiderte Bumble. Das war kein großer Trost für Oliver, allein er hatte trotz seiner Jugend Verstand genug, sich anzustellen, als verließe er das Haus nur sehr ungern. Ohnehin standen ihm die Tränen infolge des Hungers und kaum noch erfahrener harter Züchtigung nahe genug. Frau Mann umarmte ihn wiederholt und gab ihm, was er am meisten bedurfte, ein großes Butterbrot, damit er im Armenhause nicht zu hungrig anlangte. Die Sache war natürlich abgemacht. Sein Butterbrot in der Hand verließ er die Stätte, wo kein Strahl eines freundlichen Blicks das Dunkel seiner ersten Kinderjahre erhellt hatte. Und doch brach er in Tränen kindischen Schmerzes aus, als das Gartentor sich hinter ihm schloss. Verließ er doch seine Leidensgefährten, die einzigen Freunde, die er in seinem Leben gekannt hatte, und zum ersten Male seit dem Erwachen seines Bewusstseins empfand er ein Gefühl seiner Verlassenheit in der großen, weiten Welt. Angelangt im Armenhause führte ihn Bumble in ein großes Zimmer mit weiß übertünchten Wänden, wo, denn es war Sitzungstag, 8 bis 10 wohlbeleibte Herren an einem Tische saßen. Ein besonders dicker Herr mit einem runden, roten Gesicht präsidierte und begann das Verhör. »Wie heißt du, Knabe?« Oliver bebte, denn der Anblick so vieler Herren brachte ihn gänzlich außer Fassung. Bumble suchte ihn durch eine kräftige Berührung mit dem Kirchspieldienerstabe zu beleben, und er fing an zu weinen. Er antwortete daher sehr leise und zögernd, worauf ihm ein Herr in weißer Weste zurief, er wäre ein dummer Junge, was ein vortreffliches Mittel war, ihm Mut einzuflößen. »Knabe«, sagte der Präsident, »hör, was ich dir sage. Du weißt doch, dass du eine Waise bist.« »Was ist denn das, Sir?« fragte der unglückliche Oliver. »Er ist in der Tat ein dummer Junge. Ich sah es gleich«, sagte der Herr mit der weißen Weste sehr bestimmt. »Du wirst doch wissen«, nahm der Herr wieder das Wort, der zuerst gesprochen hatte, »dass du weder Vater noch Mutter hast und vom Kirchspiel erzogen bist.« »Ja, Sir«, antwortete Oliver bitterlich weinend. »Was heulst du?« fragte der Herr mit der weißen Weste, und es war in der Tat höchst auffallend, dass Oliver weinte. »Ich hoffe doch, dass du jeden Abend dein Gebet hersagst«, fiel ein anderer Herr in barschem Tone ein, »und für diejenigen betest, die dir zu essen geben und für dich sorgen.« »Ja, Sir«, stotterte Oliver. »Wir haben dich hierher bringen lassen«, sagte der Präsident, »damit du ein nützliches Geschäft lernen sollst. Du wirst also morgen früh um 6 Uhr anfangen, Werk zu zupfen.« Oliver wurde hierauf wieder hinausgeführt und schluchzte so lange, bis er einschlief. Zum Unglück für ihn hatte das Kollegium der Armenpfleger vor einiger Zeit die Entdeckung gemacht, dass das Armenhaus von nur zu vielen arbeits- und erwerbsfähigen, aber faulen als eine Art Paradies betrachtet und gesucht werde und daher Anordnungen getroffen, dem Zudrange entgegenzuwirken. Es fand kein Luxus in der Speisung oder sonst mehr statt. Eheleute wurden voneinander, Eltern von ihren Kindern getrennt und so fort. Das Gemach, in welchem die Knaben gespeist wurden, war eine Art Küche, und der Speisemeister teilte ihnen aus einem kupfernen Kessel am unteren Ende ihre Haferbreiportionen zu, einen Napf voll und nicht mehr, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen, wo sie auch noch ein nicht eben zu großes Stück Brot bekamen. Die Näpfe brauchten nicht gewaschen zu werden, denn sie wurden mit den Löffeln der Knaben so lange poliert, bis sie wieder vollkommen blank waren, und auch an den Löffeln und Fingern blieben Speisereste niemals hängen. Kinder pflegen eine vortreffliche Esslust zu besitzen. Oliver und seine Kameraden hatten 3 Monate die Hungerdiät ausgehalten, vermochten sie nun aber nicht länger mehr zu ertragen. Ein für sein Alter sehr großer Knabe, dessen Vater ein Garkoch gewesen, erklärte den übrigen, dass er, wenn er nicht täglich 2 Näpfe Haferbrei bekomme, fürchten müsse, über kurz oder lang seinen Bettkameraden, einen kleinen, schwächlichen Knaben, aufzuessen. Seine Augen waren verstört und rollten wild. Die halb verhungerte Schar glaubte ihm, hielt einen Rat, loste darum, wer nach dem Abendessen zum Speisemeister gehen und um mehr bitten solle, und das Los traf Oliver Twist. Der Abend kam, der Speisemeister stellte sich an den Kessel, der Haferbrei wurde aufgefüllt und ein breites Gebet über der schmalen Kost gesprochen. Die letztere war verschwunden, die Knaben flüsterten untereinander, winkten Oliver und die zunächst Sitzenden stießen ihn an. Der Hunger ließ ihn alle Bedenklichkeiten und Rücksichten vergessen. Er stand auf, trat mit Napf und Löffel vor den Speisemeister hin und sagte, freilich mit ziemlichem Beben, »Bitt um Vergebung, Sir, ich möchte noch ein wenig.« Der wohlgenährte, rotwangige Speisemeister erblaßte, starrte den kleinen Rebellen wie betäubt vor Erstaunen an und musste sich am Kessel festhalten. Oliver wiederholte unter Furcht und Zittern seine Worte, und nunmehr ermannte sich der Speisemeister, schlug ihn mit dem Löffel auf den Kopf und rief laut nach dem Kirchspieldiener. Das Armenkollegium war eben versammelt, und Bumble stattete mit großer Aufregung seinen Bericht ab. »Oliver Twist habe mehr gefordert.« Das Kollegium war empört. »Hören wir recht, nachdem ihr gehabt, was zum Abendbrot festgesetzt ist?« fragte Mr. Limpkins. Bumble bejahte. »Denken Sie an mich, Gentleman«, sagte der Herr mit der weißen Weste, »der Knabe wird dereinst gehangen werden.« Die Herren hielten feierlichen Rat, und das Resultat bestand darin, dass Oliver eingesperrt und durch öffentlichen Anschlag die Summe von 5 Pfunden demjenigen, der Oliver Twist zu sich nehmen möchte, gelobt wurde. Oder mit anderen Worten, man bot Oliver Twist und 5 Pfund aus an jedermann, der eines Lehrlings oder Laufburschen bedurfte, gleich viel wo oder in welchem Handwerke oder Geschäfte. Ende von Abschnitt 1.